Wir sind aus Grevesmühlen, aus Grevesmühlen. Ja, wir sind aus Grevesmühlen, aus Grevesmühlen. Ja, wir sind aus Grevesmühlen, aus Grevesmühlen. Ja, wir sind aus Grevesmühlen. Bei Jungs und gehen fröhlich durchs Leben. Wir sind die Kleinsten bei Jungs und gehen fröhlich durchs Leben. Es kann nichts Schöneres geben, als hier in Kleinstab zu leben. Aus Grevesmühlen, ja, wir sind aus Grevesmühlen. Aus Grevesmühlen, ja, wir sind aus Grevesmühlen. Wir singen gern unsere Lieder und gehen zum Freibad herüber. Wir singen gern unsere Lieder und gehen zum Freibad. Die Mädels kommen immer wieder, gehen wir zum Freibad herüber. Aus Grevesmühlen, ja, wir sind aus Grevesmühlen. Aus Grevesmühlen, ja, wir sind aus Grevesmühlen. Leben kann mir so schön sein, man sollte es einfach genießen. Das Leben kann mir so schön sein, man sollte es einfach genießen. Wir lassen uns nicht vermiesen, den Tag im Bad zu genießen. Aus Grevesmühlen, ja, wir sind aus Grevesmühlen. Aus Grevesmühlen, ja, wir sind aus Grevesmühlen. Aus Grevesmühlen, ja, wir sind aus Grevesmühlen. Aus Grevesmühlen, ja, wir sind aus Grevesmühlen. Aus Grevesmühlen, ja, wir sind aus Grevesmühlen. Aus Grevesmühlen, ja, wir sind aus Grevesmühlen.